Kapitel 13. Rainer saß am Tisch und trank seine Tasse Kaffee aus. Lima wollte ihm noch ein Stück Kuchen geben, aber er lehnte ab. Danke, aber 3 Stücke Kuchen reichen. Sie lächelte. Willst du noch einen Kaffee? Er sah auf die Uhr. Nein, danke. Ich sollte langsam nach Hause. Ich wollte noch etwas in den Pool und den die Woche entspannt enden lassen. Schade, ich hatte gehofft, du bleibst mindestens zum Essen. Ein kleiner Junge von etwa 6 Jahren kam herein, sah ihn an und hob dann die Hände. Rainer lächelte und hob den Kleinen auf sein Bein. Versteh dir. Schade, dass du keine eigenen Kinder hast. Er sah bekümmert zu Boden. Und der Kleine tätschelte seinen Kopf. Das brachte ihn zum Grinsen. Er sah ihn an und rieb seine Nase an seiner. Der Kleine lachte. Naja, vielleicht Filekit wird es ja noch. Sie sah ihn an. Du sagtest, du hast jemanden kennengelernt? Er sah den Kleinen an. Ja, aber daraus wird wohl keine Beziehung, zumindest keine solche. Er warf ihr einen vielsagenden Blick zu. Ja, sieh es mal so. Immerhin machst du jetzt die Erfahrung, die du immer wolltest. Du findest noch die richtige. Und so wie ich dich kenne, wird das dich von einem Hammerschlag treffen. Er lächelte. Naja, wir kennen uns nicht umsonst unser ganzes Leben. Der Kleine wurde unruhig und wollte runter. Rainer stehlte ihn auf den Boden, dann umarmte er sein Bein, lachte und rannte davon. Rainer schüttelte lachend den Kopf. Er redet immer von dir, wenn du da warst. Er sah dem Kleinen nach. Wirklich? Sie nickte. Plötzlich fiel ihm das Mädchen wieder ein, das er beim Einkaufen getroffen hatte. Was ist los? Er schüttelte den Kopf. Ja, ich habe gestern ein Mädchen getroffen, als ich einkaufen war. Sie schien mich von einem Buch erkannt zu haben. Du weißt ja, auf der Rückseite ist immer ein Bild von mir. Sie wusste anscheinend nicht, was er meinte. Jedenfalls dachte ich, dass sie und ihre Begleiterin ein Autogramm oder so wollten. Und sie tuschelten miteinander. Die eine meinte, das ist er doch, oder? Was hast du gemacht? Was schon. Wie immer freundlich habe ich mich umgedreht und sie gefragt, ob sie ein Autogramm wollen. Lima schüttelte den Kopf. Was denn? Hätte ja sein können, dass sie sich... Achso, nee, was denn? Wer bin ich, glaube ich, ne? Was denn? Hätte ja sein können, dass sie sich nicht getraut haben, mich zu fragen. Das kam schon öfter vor. Wenn du meinst. Sie standen an der Tür. Der Kleine drückte sein Bein und Rainer ging in die Hocke. Er zerwuschelte ihm die Haare und drückte ihn kurz an sich. Bis zum nächsten Mal, Rainer. Der Kleine lachte und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Bis zum nächsten Mal, Lane. Er lachte und wuschelte ihm noch einmal über die Haare. Dann stand er auf und umarmte kurz Lina und winkte, als er aus der Einfahrt fuhr. Er sah auf die Uhr. Es war kurz nach 12. Ich glaube, ich habe kein Eis mehr zu Hause. Kurz entschlossen fuhr er zum nächsten Laden. Da kaufte er Eis und ein paar Getränke, packte alles in seine Kühltruhe, die er immer im Auto hatte, falls er kurz entschlossen was Gekühltes besorgte, und wollte gerade fahren, als Mike auf ihn zukam. Die beiden Männer umarmten sich und Mike grief etwas zu tief an seinen Hintern. Sie ließen sich los und Rainer verpasste ihm einen Klaps auf die Brust mit dem Handrücken, Alter zu tief. Sie setzten sich auf die Kante des offenen Kofferraums und plauderten eine Weile. Einige Vorbeigehende sahen missbilligend zu ihnen rüber, weil Mike seine Finger einfach nicht bei sich behalten konnte. Immer wieder streichelte er über sein Rainers Bein, seinen Rücken, Schultern oder wen er mal wieder besonders frech war, legte er ihm sogar die Hand auf Rainers Glied. Klar, er war unter der Hose, aber trotzdem sah es komisch aus. Er nahm die Hand von seiner Hose, als eine Frau mit ihrem Sohn vorbeilief. Warum hast du eigentlich gestern unseren Saunaabend abgesagt? Rainer zögerte. Er hatte sie ihnen Freunden noch nichts von seinen Abenteuern erzählt. Wie auch, er war am Samstag mit ihnen feiern und seit Sohntag hatte er fast jeden Tag entweder gearbeitet oder Besuch. Also ich habe jemanden kennengelernt. Mike sah enttäuscht aus. Und du wolltest uns nicht vorstellen? Rainer sah ihn tadelnd an. Dazu war ja noch keine Zeit. Das war erst am Sonntag. Mike staunte. Du hast am Sonntag jemanden kennengelernt? An deinem feilen Sonntag? Reiner schüttelte den Kopf. Er erzählte Mike eindeutig zu viel. Ja, du erinnerst dich vielleicht, dass Johann dich am Sonntag angeschrieben hat, weil wir bei mir grillen wollten. Mike niekte. Nun, als ihr alle abgesagt habt, war ich erst noch am Schreiben und dann, als mir endgültig zu warm wurde, beschloss ich ein paar Stunden in den Pool zu gehen. Mike hörte ihm zu und staunte nicht schlecht. Als Rainer geendet hatte, stand Mike auf und grinste. Also hast du eine Frau und ihren Ex-Mann innerhalb von nur 4 Tagen geknallt? Rainer grinste. Er vergaß immer, dass Mike erst 20 war und alles, was um Sex geht, spannend und vor allem erregend fand. In dieser Hinsicht war es etwas lästig, dass er sowohl Frauen als auch Männer geil fand. Puh, da wäre ich gern dabei gewesen. Rainer grinste. Ich will lieber nicht wissen, was Sammy dazu sagen würde. Weiß sie inzwischen von deinem Doppelleben? Mike sah ihn geschockt an. Nein, bist du wahnsinnig? Gleich, was glaubst du, wie sie reagieren, wenn sie erfährt, dass ich mit 90% meines Freundeskreises in der Kiste war? Rainer sah ihn überrascht an. Aber du hast doch noch andere Freunde als Johann, Hans, Sophie und mich, oder? Mit Sophie war ich auch in der Kiste. Rainer rieß die Augen auf. Was? Er nickte. Ich hatte ihr versprochen, es dir nicht zu sagen. Rainer vergrub sein Gesicht in den Händen. Ich bin aber nicht der Einzige. Sie halt mit der Larben statt geschlafen. Rainer hob den Kopf. Was? Sag mal, wie kann es sein, dass ich nichts davon weiß? Er zögerte. Sie hat zu jedem gesagt, er soll nichts zu dir sagen. Du weißt ja, dass dich hier fast jeder kennt. Rainer fing an zu lachen. Er konnte nicht anders. Du willst also sagen, dass die Frau, in die ich seit einer gefühlten Ewigkeit verknallt bin und die ich seit wer weiß wie lange versuche abzuschleppen, mit jedem im Bett war, außer mit mir? Er schrie fast und einige drehten sich zu ihnen um. Du bist ein verdammtes Plappermaul, Mike. Sie sahen auf, Johann stand vor ihnen. Rainer stand auf und sie umarmten sich zur Begrüßung. Auch er machte einen etwas sehr tiefen Grief auf seinen Hintern. Jetzt weiß ich endlich, wo Mike das her hat. Johann grinste. Mike stand auch auf und auch sie begrüßten sich, wen auch gleich, etwas weniger herzlich. Ich hatte dir doch gesagt, du sollst Rainer das nicht sagen. Das würde ihm nur das Herz brechen. Rainer lachte. Keine Angst, meinem Herzen geht es gut. Johann sah ihn an. Bist du sicher? Seit wir uns kennen, redest du, wen es um Frauen geht, immer von ihr. Mike lachte. Warum sollte es hinter den Kleinen her sein, wenn er eine richtig geile Milf hat? Rainer sah ihn böse an und Mike schlug sich die Hand auf den Mund. Hatte ich dir nicht beigebracht, dass man über Frauen respektvoller redet? Mike hielt sich das Hinterteil, als befürchtete er, er könnte wie ein Kind versohlt werden. Entschuldige, ist mir nur so rausgerutscht. Rainer lächelte böse. Pass lieber auf, dass mir nicht wieder was reinrutscht. Mike drehte sich leicht weg, sagte aber nichts. Rainer und Johann lachten und auch Mike stimmte kurz darauf mir ein. Sie unterhielten sich noch kurz und Rainer sagte, dass Mike, wen er wolle, gerne die Geschichte Johann erzählen könne. Und zu Johann, das sollte Mike wieder abwertend über Frauen sprechen, ihm Bescheid geben solle und Mike würde seine Strafe erhalten. Auf dem Heimweg überlegte er, was er machen könne. Sein Buch war bereits beim Verlag und im Prinzip hatte er jetzt noch eine Woche Luft. Das nächste war spätestens in 65 Wochen fällig. Ach, ich werde mich einfach in den Pool legen und entspannen. Die letzten Tage waren anstrengend und mein Schwanz könnte wohl eine kleine Abkühlung und Erholung gebrauchen. Als ich das Tor öffnete und er reinfahren wollte, stand ein Auto auf seinem Platz vor der Garage. Wer hätte das denn sein können? Sicher Caroline hatte noch einen Öffner für das Tor, Aber sagte sie nicht, dass sie erst Samstag, also Mirgen, wiederkommen würde? Sie wollte jemanden mitbringen. Zumindest meinte Caroline, dass nachdem er und Carsten gerade fertig waren. Er erinnerte sich daran, wie er tief in Carsten steckte und sie telefonierte in aller Seelenruhe, während er ihrem Ex-Mann die Seele aus dem Leib fickte. Sie hatte erklärt, dass sie eine Freundin einladen wollte, aber diese leider verhindert sei. Und so hatten sie sich auf diesen Samstag geeinigt. Eigentlich war das sein Disco- oder Saunaabend, aber Mike wusste jetzt ja Bescheid und vermutlich die anderen auch schon. Er stellte sein Auto vor der zweiten Garage ab und schaute, ob das Haus verschlossen war. Das war es. Er sah sich um, es war niemand zu sehen und im Auto selbenst war auch niemand. Er ging in den Garten zum Pool, da lag doch tatsächlich eine ihm unbekannte, nackte Frau mitten in der prallen Sonne und schien zu schlafen. Er schaute fassungslos auf dieses Bild und einige Minuten konnte er seinen Blick nicht loseisen. Er schaute zu den Bänken und dem Tisch. Da stand doch der Sonnenskirm. Er war nicht mal weggeräumt, also legte sich vermutlich ohne Sonnencreme in die pralle Sonne. Er ging entschlossen auf sie zu und wollte sie wecken. Doch kaum drei Schritte später überlegte er es sich anders. Wenn er sie einfach so aufweckte und sie völlig nackt in seinem Garten aufwachte und ihn sah, hätte sie aus vollem Halse losgeschrien. Nein, dazu konnte er es nicht kommen lassen. Er überlegte, erstmal muss sie aus der Sonne raus. Sie bekommt den schlimmsten Sonnenbrand des Jahrhunderts. Er nahm den Sturm, stellte ihn so auf, dass sie im Schatten lag und sah sie an. In dem Moment öffneten sich ihre Beine und weil er genau an ihren Füßen stand, konnte er sehen, wie Seil sich öffnete. Was sollte das? War sie etwa doch wach und wollte ihn verführen? Oder träumte sie? Sie stöhnte im Schlaf und ihre Hand streichelte über ihre Muschi, während sie das Becken kob, als wolle sie ihn auffordern, in die einzudringen. Es dauerte nur Sekunden, dann legte sie ihre Hand neben sich ins Gras und stöhnte leise, aber stetig im Schlaf. Was solle er jetzt machen? Und wie lange lag sie schon hier? Er strich sich über die Beule, die sein Schwanz war, und überlegte. Er ging entschlossen zum Haus, holte die Kühlbox aus dem Auto und seine freische Sporttasche, in der immer ein paar saubere Hand- und Badetücher waren, und setzte sich auf die Bank. Er stellte die Kühlbox unter den kleinen Abstelltisch und seine Sporttasche auf die Bank neben sich. Dann zog er sich Schuhe und Socken aus, stand auf, zog sein Shirt über den Kopf und öffnete seinen Gürtel. Da bewegte sie sich und er erstarrte mitten in der Bewegung. Sie berührte ihre Brust, um wohl eine Mücke oder so zu verscheuchen. Dann drehte sie den Kopf in seine Richtung, öffnete kurz die Augen und er dachte schon, sie wolle aufwachen. Doch sie schloss sie wieder und schlief wieder ein. Er atmete erleichtert aus. Er musste sich beeilen. Die Stelle, auf der sie lag, war unbequem und lange würde da niemand schlafen. Er wusste das aus eigener Erfahrung. Er zog sich die Hose aus, Shorts trug er keine und ging an ihr vorbei ins Wasser. Er schwamm ein paar Runden, wobei das großzügiger gesagt ist, als es war. Doe lange reichte bei seiner Größe für nicht mal krüftigen Schwimmzug aus. Er machte Lärm und platschte absichtlich laut. Sein Plan war einfach. Ja, sie lag nackt in seinem Garten und ja, er hatte sie angeschaut und das ziemlich genau. Aber er würde sie nicht anfassen, sie wollte es selbst. Außerdem, wen sie sich beschweren wollte, war es, wen sie ihn anschaute, zu spät. Den Ed war genauso nackt wie sie und daher konnte sie sich wohl kaum beschweren. Es machte ihm eigentlich nichts aus, wen man ihn nackt sah. Er ging in die Sauna und da waren auch Frauen und Männer nackt. Er hatte sich daran gewöhnt. Allerdings gefiel ihm nicht, dass er immer wieder an die Situation, als sie im Schlaf ihr Becken gehoben und ihre Beine gespreizt hatte. Das machte ihn nämlich enorm an. Und was würde sie sagen, wenn er sie... Was würde er sagen, wen er sie ihn sich so anbot, er der Aufforderung einfach nack kam? Er war zwar eigentlich kein Fre und davon, dass er sie im Schlaf nahm, er miochte es lieber, wen, sein Partner oder Partnerin, wach und bei Bewusstsein war. Das machte auch den Sex viel erotischer. Und doch hatte er das Gefühl, eine neue Seite in ihm erweckt zu haben. Sie spreizte gerade wieder die Beine, als er hinsah, und er wäre fast aus dem Pool gestiegen, als er bemerkte, dass sie ihre Augen leicht öffnete. Er drehte sich rum und bewegte sich ein wenig von dem Beckenrand weg. Dabei versicherte er sich vergeblich, andere Gedanken zu machen. Damit seine harte Erektion abklang, hörte ein leises Rascheln und wusste, sie hat sich aufgesetzt oder war ganz aufgesanden. Er wartete einen Moment, aber als er niemanden ins Wasser gehen hörte, drehte er sich selbstsicher um. Seine Latte schaute halb aus dem Wasser und, abgesehen davon, störte ihn sich seiner Nacktheit nicht. Die Frau schaute ihn an, dann wanderte ihr Block an ihm herab und blieb an seiner harten Erektion hängen.